In den folgenden 100 Minuten steht das bayerische Hörspiel Der Holledauer Schimmel von Alois Johannes Lippel auf unserem Programm. Der Schriftsteller, Drehbuchautor, Dramaturg und Regisseur wurde 1903 geboren. Von 1933 bis 1935 war Lippel Leiter der Hörspielabteilung des Bayerischen Rundfunks. Nach dem Krieg dann Intendant des Bayerischen Staatsschauspiels. Lippel starb 1957 in Gräfelfing bei München. Die Hörspielproduktion Der Holledauer Schimmel stammt aus dem Jahr 1954. Der Bayerische Rundfunk bringt ein Schelmenstück aus dem Hopfenlande. Der Holledauer Schimmel von Alois Johannes Lippel. Was wir berichten von zwei Orten aus der Holledau. Haselbach und Bang, sing ich dir Name, wo man lebt von Bier und Hopfen baut. Doch sie liegen nicht nur nah beisammen, auch in bitterer Feindschaft liegen sie. In den Herzen statt der liebe Pflaumen lodert einzig nur der Hass und Wie. Ach, er lodert schon seit vielen Jahren und man kennt es gar nicht anders nicht. Denn in Haselbach und auch in Panzing ist der Hass die erste Bürgerpflicht. Aber plötzlich wendet sich das Schicksal, holder Friede in die Herzen zieht. Staune Publikum mit Augen und Ohren, was in Haselbach beim Brei geschieht. Also so geht's nicht mehr weiter. Denn wenn's so weitergeht, dann überhören wir sogar den jüngsten Tag, bloß weil wir grad streiten und raffen zu der Zeit. Wir haben hier nicht angefangen, wir haben uns bloß gewehrt. Wer hat uns Haselbauer den allerweil Rustjab geheißen? Ha? Waren das keine Banzinger? Das waren die Lilien auf dem Felde. Ruhe, sag ich. Wir sind zu einer Versöhnung zusammengekommen und nicht zu einem Krawall. Wann wir uns schon versöhnen sollen, muss auch alles ausgeredet werden. Nix da, eure Rederei kenne ich. Die hört erst bei der Körperverletzung auf. 100 Jahre haben wir gestritten miteinander. Jetzt war das auf einmal nix. Und das war dann auch nix, wenn die Haselbacher zu dir kommen und zum Resser beschlagen. Hä? Zu mir? Zum Ross beschlagen? Ja, da müsste man sich ja direkt überlegen. Da ist gar nichts zum Überlegen. Der Schneider darf auch in Panzing auf die Stehe gehen. Der Glaser kriegt die Fensterscheiben von alle zwei Gemeinden. Der Metzger kann sich seine Ochsen in Haselbach und in Panzing zusammensuchen. Überhaupt, das wird nicht nur ein idealer Friede, sondern ein Friede, der wo sie auszahlt. Richtig. Also dann, hoch anwesende Versammlung. Indem jetzt die Geschichte so herschaut, dass dabei was rausschaut, so wie bloß, wenn der Geldbeutel schreit, muss der Hass schweigen. Eine Freundschaft, wo sie auszinst, die kann nicht schlecht sein. Ich bin dafür. Das war ein Wortschmied. Das sieht man halt wieder, was eine richtige Gesinnung ist. Na, und was ist mit den anderen da? Was ist da? Ich darf ums Wort bitten, Bürgermeister. Ja, red. Es handelt sich bloß um die Folgen. Zum Beispiel das Bier. Müssen wir Haselbacher jetzt in Zukunft auch das Panzinger Bier trinken? Was heißt da müssen? Ja. Es steht nichts im Wege. Ich hab meiner Lebtag noch keinen Tropfen von dem Zirchner aus seinem Blimpi getrunken. Wie kannst denn du von Blimpi reden, wenn du noch nie eins probiert hast? Das Banzinger Bier ist genauso gut wie das meinige. Was ja, sagst du noch? Hast denn du vielleicht eins getrunken? Jawohl. Und ich muss sagen, ich hab dem Banzinger Bier Unrecht noch. Es ist gut eingesoden, schön ausgelagert und beim Trinker hört man die Engel singen. Ja, was du jetzt sagst. Also Ruhe, ich möchte reden. Leute, was wir jetzt gerade gehört haben, dagegen ist ein Wunder sozusagen ein Dreck. Jawohl. Unser Brei hat das Bier von den anderen gelobt. Ich stehe fest, das ist die Versöhnung. Alles andere ist eine Kleinigkeit. Jawohl, eine Kleinigkeit. Und damit alles in Ordnung geht, haben wir da ein Schriftstück aufgesetzt. Ehe wir zur Abstimmung schreiten, lese ich das Schreiberts vor. Banzing und Haselbach, Maria Himmelfahrt. Am heutigen Tage haben sich die Bürgermeister und Vorsteher der Gemeinden Haselbach und Banzing, also der Blasel und ich, versammelt und feierlich versprochen wie folgt. Erstens. Die beiden Gemeinden beschließen hiermit, hinfort und fortan in Frieden und Eintracht zusammenzuleben. Jawohl. Und die bisherige Feindschaft zu begraben. Zweitens. Die Einwohner von Banzing enthalten sich künftig in jedwelcher Beleidigung der Haselbacher und umkehrt auch. Das heißt also, dass die Banzinger uns nicht mehr Rostdieb heißen dürfen oder Schelmen wegen unserem Wappen mit den Galgen. Und dass wir nicht mehr sagen dürfen, wir haben bloß deshalb so einen Wappen, weil wir alle die Banzinger Lumpen aufgehängt haben. Das ist. Außerdem, meine lieben Vorsteher von Haselbach, habe ich bei der Regierung eine Eingabe gemacht, damit wir ein anderes Wappen kriegen und deswegen überhaupt nicht mehr der Black werden können. Ein neues Wappen? Jawohl, einen Abendstern oder einen Posthirndl, einen Adler mit gespreizten Flügeln oder irgendein anderes Viech. Bloß, dass wir den Galgen anbringen. Ne? Ruhe! Jetzt ist die Abstimmung. Also, die, wo für die Versöhnung sind, sollen aufstehen, die anderen und die Gmordiener bleiben hocken. Ich stelle fest, die Versöhnung ist einstimmig angenommen. Manda, das war sozusagen ein erhabener Anblick. Wie ihr alle da gestanden seid, ein jeder quasi ein Friedensengel. Ich danke euch, gerührt, wie ich bin. Mögen noch die Kinder und Kindeskinder von den Früchten dieser Friedenspalme zehren, die wo wir heute gepflanzt haben. Die Gemeindediener sollen ins Bezirks her und die Gemeinde siegeln. Was? Unterschreiben? Ich bin gegen die Versöhnung. Ich hab seit 10 Jahren meinen Namen nicht mehr geschrieben. Ja, da warst du, da fahrst halt ein Winkel auf und ab, das gilt schon. Vom Hozi aus. Ruhe, wenn ich unterschreib. Was ist jetzt noch das? Eine Muse. Und da dabei soll man seinen Namen richtig schreiben. Nun, während im Nebenzimmer der Friede ausgebrochen ist und gerade unterzeichnet wird, schaut es in der großen Gaststube nach etwas ganz anderem aus. Sie ist gerammelt voll Banzingern und Haselbachern, die das Ergebnis der Verhandlungen abwarten. Aber das Warten tut ihnen anscheinend nicht gut, denn es riecht gar nicht nach Frieden, es brandelt. Schon gar jetzt, wo die Banzinger mit dem Schimmellied die von Haselbach direkt in die Weißglut hineintratzen. Heiliger St. Castalus und unsere lieben Frau, wer kann am besten Schimmel stehen, wo Linda Hollidau? So gut als wir in Haselbach, kann's nämt im ganzen Gai. Die gingen sind auf Geiselreit in die Posthäuterei. Die gingen sind auf Geiselreit in die Posthäuterei. Und wie's den Schimmel steh, haben sie mir Schieberl heimgegeben, weil's halt so gestohlen war, das nicht, wann der Schimmel selber geht. Und wie's den Schimmel steh, haben sie mir Schieberl heimgegeben, weil's halt so gestohlen war, das nicht, wann der Schimmel selber geht. Seit 30 Jahren wisst ihr Panzinger Karl das Lied. Da kennen wir viel mehr. Uns gefällt's halt so gut, weil er euch stinkt, wenn wir singen. Auch uns wäre der Stinger, wie der Schneider vom Panzing mit seinen Kudelfleck tremoliert. Keine Beleidigungen! Ja, sing weiter, Schneider. Die Gendarmen möchten den zweiten Vers gern hören. Und gestern sind wir neinig gewesen, heute sind wir bloß mehr drei. A sechs sind beim Schimmelstein, Maria steh uns bei. Die Gendarm, die haben einen Falschen gefangen, der Schimmel, der ist gestorben. O Heiliger, St. Castalus, jetzt fangen wir's an von vorn. O Heiliger, St. Castalus, jetzt fangen wir's an von vorn. Den wird der Schimmel tot ist gewesen, haben sie ihm ein Schieberl heimgegeben. Nicht, dass die Leute sonst in der Not, war der Schimmel, Schimmel tot. Den wird der Schimmel tot ist gewesen, haben sie ihm ein Schieberl heimgegeben. Nicht, dass die Leute sonst in der Not, war der Schimmel, Schimmel tot. Seid ihr schon fertig? Ja, warum? Schau, das ist euch gerade gut zum Zuschauen, wenn euch das Maul so weit aufsteht wie hungrige Gusbig. Ja, mit den Nasen leer können wir heute halt nicht singen, weil uns nicht so hoch drum stehen wie euch Haselbacher. Die reißt uns nur auf, wenn wir einen Panzinger sehen. Bravo! Ja, so musst du schon dein Mundwerk schleifen lassen, Anderl, wenn du gegen unsere Breitochter aufkommen willst. Die hat schon ganz andere, der Bresel. Da ist jetzt keine Ruhe mit dem Bergert. Da drin werden Namen geschrieben und ihr schreit da heraus, das wird Jochgeier. Gott, wir sollen heute nicht so lange mit der Versöhnung rumtricken. Ja, Ruhe jetzt! Ihr werdet warten können. Awe, da steht's handig. Aber an die mein Schreiben schon so lange brauchen. Ja. Aber damit haben sie die Haselbacher noch nie gehabt. Ja, dafür umso mehr mit dem Schimmelstein. Ja, allerweil Schimmelstein. Da herin muss einer besuchen sein. Gendarm! Schmeißt nach dem Panzinger Rotzleffe! Die glaubt, da will ich heute einen Priegel! Niedersitzen! Sonst müssen wir einschreiten! Er soll den Rotzleffe zurücknehmen! Nichts mehr zurückkommen! Ja, nimmst du das Druck auf der Stelle? Nein, Dinger gar nicht! Schmeißt mir's aus! Die Haselbacher gehen hin! Gendarm, reinkommen! Ja, geht's noch grad her, wenn's ein Schneid hat! Im Namen der Polizei! Auseinander! Zuerst Gendarm aus, dass wir rapfen können! Ja, schmeißt Gendarm aus! Auseinander! Auseinander, sag ich! Wir sind versöhnt. Schade. Jawohl. Friede ist zwischen Panzing und Haselbach. Nichts mehr wird Kraft. Heute hätten wir's ja noch gesagt. Da bist du, Schneider. Es ist beschlossen und unterschrieben, wir sind fortan ein Herz und eine Seele. Oh. Gendarm dürfen wieder reinkommen. Was war, ist ausgewischt und vergessen. Die gegenseitigen Beleidigungen und feindseligen Maßnahmen werden mit dem heutigen Tag für alle Zeit eingestellt und in unzertrennliche Freundschaft verwandelt. Und dass euch der Tag unvergesslich bleibt, haben der Brei von Panzing und ich für heute 4 Panzen Freibier gestiftet. Und als äußeres Zeichen unserer Eintracht schlage ich vor, dass wir Haselbacher heute nichts als Panzinger und die Panzinger nur Haselbacher Bier trinken. Bürgermeister? Was? Das geht auf eine gegenseitige Vergiftung aus. Den Rotzleff nehme ich zurück. Aber ein fremdes Bier, das vertrage ich nicht. Es muss ein jeder ein gewisses Opfer beitragen und ihr werdet an diesen symbolischen Friedenstrunk nicht ersticken. Aber weil die Bürgermeister als lebende Beispiele vorausgehen sollen, haben der Zirchenhaus und ich ausgemacht, einen besonders innigen Beitrag zu unserer Versöhnung zu stiften. Was ja, glaubt ihr, ich hab die Musikanten bloß zum Spektakel mal abgestellt? Dafür waren sie mir zu teuer. Nein, die sollen nicht nur eine Freundschaft, die sollen sozusagen auch eine Hochzeit anblasen. Was ist eine Hochzeit? Jawohl, denn der Blasl und ich, wir wollen sogar unsere einzigen Kinder quasi auf dem Altar der Versöhnung opfern. Jawohl, opfern. Indem, dass wir sie mit dem heutigen Tag zusammengeben. Anderl, geh her. Was ich? Anna, wie ist der Tent ab? Vater, ist das der Ernst? Wir haben es uns in Tent versprochen, zum Wohle der beiden Gemeinden. Also stellt euch zusammen, Kinder. So, Leute, und jetzt passiert's. Seit 50 Jahren ist zwischen Panzing und Haselbach nicht mehr geheiratet worden. Mit euch zwei schlingen sich nun zum ersten Mal wieder das Band der Liebe von Ort zu Ort. Gleich schlingen auch noch. So, und jetzt gibt's euch die Hände. Und jetzt trinkt's alle auf die Freundschaft von Haselbach und Panzing sowie auf ihr lebendes Sinnbild, das junge Brautpaar, mit einem dreifachen Vivat! Vivat! Vivat! Vivat! Vivat! Vivat! Vivat! Ich muss mich verirrst fangen, Anderl. Ja, ich mich schon auch. Und jetzt spiel ein, ein Landler ist ein Viert auf brauchbar. Hast du gehört? Tanz! Also, dass die am See ihren Frieden hat. Ihr seid ja keine kleinen Hoderlumpen. Macht zur Mordsversöhnung her, bloß damit ihr eure Kinder zusammenkuppeln könnt. Haben wir euch erwischt, euch Schlawiner, euch Scheinheilige. Die Kinder unter einem Betttuch und die Brauereien unter einem Hut. Ich sag nix, wie raffiniert. Wir haben nichts als das Wohl der Gemeinde im Auge. Beziehungsweise im Geldbeutel. Ja. Und überhaupt, wenn's ihr profitiert, werden wir auch profitieren dürfen. Bürgermeister, ich möchte bloß melden, das Brautpaar ist verschwunden. Was? Im Kegelbahn sind sie raus. Ganz allein. Was sagt den Kegelbahn? Bleib da, zieh ich raus. Ich möchte halt auch was profitieren. Na, ob gerade Kegelbahn der richtige Platz fürs Profitieren ist? Wie ich den anderen kenne, schreibt der eine gute Bogenkugel. Ich darf ihn dabei gar nicht genieren. Meinst du? Gewiss auch noch. Der schreibt sich einen Kranz. Einen Brautkranz. Auf einen Schub. Eine schöne Kegelstadt habt's. Ja, es geht. Weißt du, was mein Leibkegel ist? Nein. Der linke Sahnagel, den triff ich sogar arschlings. Das ist mein Gewisser. So? Jetzt tät's nix. Deswegen was sind wir noch raus? Oh mein. Jetzt weiß ich wenigstens, wie das ist, wenn sie einen verlobt haben. Anderl? Ja. Oh mein. Ich kann das ja nicht sagen. Oh, na, sing's halt. Auf Spotten brauchst du mich nicht auch noch. Ich kann dich da nicht abbusseln. Warum nicht? Ja, mei, das ist doch allerhand, wenn man so auf einmal, wie hat er gesagt, auf dem Altare der Versöhnung geopfert wird. Du wirst nichts gewusst haben. War nicht das schwer. Was machen wir nachher jetzt? Ein dummes Gesicht. Kannst du gar nichts Gescheites reden. Du warst ja soweit ganz sauber. Du auch? Das tut wohl einer. Ja, und? Red weiter. Ja, was, bis heute habe ich mir allebei gedacht, das Härtere müsste sein, wenn man ein Mädel heiraten möchte und es ihr sagen sollte. Ja, und? Ja, derlei ist viel Ärger, wenn man einer sagen soll, dass man es nicht heiraten möchte. Anderl! Was hast du denn? Ich könnte ja gleich abpuzzeln. Von mir aus. Jetzt ist mir schon alles wurscht. Du magst mich nicht! Ja, mei, mein, zuwider bist man nicht. Aber zum Heiraten langt's nicht. Ach, bin ich froh. Wieso? Bei mir ist genauso. Was? Ja. Und ich hab schon Angst gehabt, du hättest mich gern. Aber kein Schein. Ah, da muss ich dir gleich ein Puzzle geben. So. So weit wären wir nachher einig, dass wir zwei nicht zusammengehören. Jawohl. Weißt, Anderl? Ich hab sonst nichts gegen das vierte Gebot, aber diesmal drücke ich mich davon. Ja, Anna, bloß wegen dem Bier heiraten, das tue ich nicht. Und die ganze Versehnerei ist nichts wie ein Handel, bloß weil er Profit draus schafft. Und wir dürfen dafür zahlen. Nein, da tue ich nicht mit. Ich auch nicht. Ich hab nämlich schon wen. Was? Du? Ja. Oh mei. Oh mei. Der hat es. Ah ja. Was ist denn für eine? Ich weiß ja nicht einmal, was heißt. Was du nicht sagst. Ich weiß überhaupt nichts. Ich hab's bloß gesehen. Wo denn? Am Saumarkt Straubing, vor einem Vierteljahr. Da hat's mich gerissen. Ich hab grad Leberwürst gegessen im Vorgarten beim Unterbrei. Da ist vorbeigegangen. Ich hab's nimmer erwischt. Und kennt hat's niemand. Seit der Zeit mag ich keine Leberwürst mehr. Das ist freilich arg. Auf Firma war ich schon, der war in Straubing. 16 Sei habe ich gehandelt, aber sie habe ich nimmer gesehen. 16? Da geht's mir besser. Der meine ist der Thomas. Ah, ein Breibursch? Ja. Auwe. Warum? Ja, jetzt muss ich schon dumm daherin. Ja, glaubst du denn, dass dein Vater lässt es zu, dass du einen heiratst, der hinten und vorne nichts hat wie sein Lohn? Der Thomas ist ein braver Mensch. Ja, brav mag der schon sein, aber das ist noch lange kein Heiratsgut. Und dann kennt er noch nicht einmal seine Eltern. Das ist mir gleich. Aber dein Vater wird's nicht gleich sein. Mit dem werde ich schon fertig werden. Aber... Was aber? Ich weiß ja noch nicht, ob er mich mag. Oh je, je, je. Ja, hast denn du da keine Andeutungen? Ja, Andeutungen schon, aber keine Gewissheit. Ja, auf die kommt's so. Sehen tut er mich schon gern. Aber er wird sich halt nicht trauen. Und ich kann doch nicht anfangen. Was willst du denn auch da? Ich hab mir halt gedacht, Anderl, wenn er jetzt erfährt, dass wir zwei verlobt sind, weißt du, darum habe ich ja drinnen auch nichts dagegen gesagt. Nachher wird sie ihm schon rausrutschen. Ja, du bist ja allerhand raffiniert. Und weißt du, dass der Vater nicht gespannt nachher? Denn wir zwei, als wenn wir mit der ganzen Heiraterei einverstanden wären. Und wenn's ernst wird? Nachher finde ich schon was. Ja, weißt nicht, dass ich nachher wirklich an dir hängen bleibe. Gewiss nicht, Anderl. Wenn's nichts verratzt und mir hilfst, dann wird's schon recht. Ja, du bist ja wirklich gut. Damit du den Breiburschen kriegst, muss ich deinen Bräutigam spielen. Oft schon ist es Vätern so passiert, weil die Jugend andere Wege geht. Und sie werden heut noch ausgeschmiert, wenn die Liebe auf dem Spiele steht. Doch in Haselbock schwimmt in der Suppe noch ein anderes unbequemes Haar. In die Handlung greift jetzt äußerst peinlich etwas, was schon längst vergessen war. Das passiert in der Fletz, im Vorhaus beim Brei vom Haselbach, einem breiten, geräumigen Flur. Dort schwenkt die Schenkmagd Moni die Bierkrügel aus, der Breibur stapelt die leergetrunkenen Fässer auf und wenn neue gebraucht werden, holt er sie mit dem alten Aufzug aus dem Keller herauf. Momentan ist er aber sehr missvergnügt. Warum? Das wird sich bald herausstellen. Den ganzen Tag musst du deinen Schnabi offen haben. Weißt du, was mich freut heute zu leben? Da hast du nachher schon was zum Freien. Warum bist du denn so grantig? Das ist schon das dritte leere Fassel. Ist der ums Bier, Lord? Putz deine Kriegel aus, Moni, und red nicht so viel. Hat die eine abfahren lassen, weil es so raunst. Mehr Ruhe lass mir. Musst du es halt bei einer anderen probieren? Vielleicht bei dir. Warum nicht? Ich hab meine gewissen Vorzüge. Weißt, Moni, eine, die einen mit der Bitch da schon gleich ins Haus gedruckt. Da ist bei mir zutraut. Ein Eiskalter bist. Jawohl. Und siehst die hätt's nicht gern, wenn's die bei mir verkalten tätst. Meiner sei, da kommt einer. Was willst denn? Ein armer reisender Handwerksbursch, der gar schön bitte mein Nachtquartier samt barmherziger Wegzehrung. Eine Liegestattwerk kann ich geben. Dann möchte ich mit der Wirtin reden. Ja, die hat heute auch gerade für dich Zeit. Nein, die freut sich, wenn's mich sieht. Steh nicht lang rum und schau, dass du weiterkommst. Auf 100 Kriegelputzerin lass ich mich nicht ausweisen. Ich bin ein ehrlicher Mensch und ich habe ein Recht auf die Wirtin. Von mir aus, dann wirf die halt Wirtin aus. Was bist denn du da, Herrin? Der Breibursch. So? Hast du recht für Arbeit? Heute schon. Eine Hochzeit? Nein. Das Reden kommt jetzt teuer, gell? Ich hab keine Zeit zum Diskurs. Ich bin auch mal Breibursch gewesen. So? Schaust du nicht mehr danach aus? Da, Herrin sogar. Vor 30 Jahren. Da, Herrin? Ja. Es ist aber was dazwischen gekommen. Was denn? Ein Schimmi. Zum der Blecker musst du einen anderen suchen. Ich habe jetzt im Keller zu tun. Der Blecken, Mann, der. Ja, er weiß halt nichts anderes. Der Breibursch. Mit mir möchtest du reden? Jawohl. Rosa. Ja, was ist denn das für eine Frechheit? Ja, ich habe mir das gleich gedacht, dass du mich nicht mehr kennst. Um Gottes Willen. Der Toni. Ja, gell? Das sind Überraschungen. Ja, wie schaust denn du aus? Ja, du bist auch nicht schöner geworden in der Zeit. Wo hast du denn du rumtrieben? Ja, überall und nirgends, wie es halt so geht. Bald da, bald dort. Bloß auf Haselbach bin ich nicht mehr gekommen. Weißt du, Rosa, ich bin deine Erinnerungen gerne aus dem Weg gegangen. Ja, und dir geht's gut? Ja. Hast du einen Blasel geheiratet? Ja. Kinder? Eine Tochter. Tja, so geht's. Es hat sich nichts geändert da herin. Nein. Bloß wir zwei sind nicht mehr die gleichen. Ja, aber ich muss jetzt wieder nieder. Wir haben stumm voller Leid. Halt auf, so geht man nicht um mit seinem ehemaligen Bräutigam. Wenn er nach 30 Jahren wieder auftaucht, einfach davonlaufen. Ja, ich hab aber jetzt keine Zeit. Da hast du eine Wegzehrung. So, und jetzt lass mich gehen. So meinst du? Mit einem Taler einfach alles zahlen, was war? Er, Gefängnis, ein verfußtes Leben, ein gebrochenes Wort, 30 Jahre Landstraßen. Alles das für einen Taler. Da hast du ihn wieder. Nein, Rosa, so kommen wir nicht auf unseren Handel. Ja, was willst du denn dann? Ja, da bleiben, Billy. Da in Haselbach. Da bleiben? Rosa! Ja, wo bleibst du denn so lang? So, jetzt Geschichte Unglück. Ja, der Zwiebel, Toni. Ja, Bleisel, so trifft man sich halt wieder. Das letzte Mal, da haben wir uns am Krieg gesehen. Weißt du, damals, wie sie den Post halt als Geiselrei den Schimmi gestohlen haben? Wir haben mit dir nichts mehr zu schaffen. Was willst du denn überhaupt da? Bleisel, schau, ich bin alt. Ich lebe nicht mehr lang. 30 Jahre als Handwerksbursch, das frisst einem die Knochen an. Ich hab nichts auf der Welt, kein Menschen und gar nichts. Und wenn es mir auch hart ist, dass ich das gerade dir sagen muss, ich möchte auf meine letzten Tage nur ein Dach über dem Kopf haben. Ah, da wollen noch mehr dazu hören. Seid neugierig. Ja, ist schon recht, dann kommt's noch her. Hört mal was Gescheites, hört mal eine Wahrheit, wenn es eine Handige ist. Ich hab ihm einen Blasel nicht mehr gerade gesagt, dass du um mich für meine letzten Tage schon noch etwa kommen wirst. Denn ich bin im Armenhaus Haselbach aufgewachsen, drüben in Banzing, da liegt meine Mutter begraben. Ich meine, für das, was ihr mir unter habt, ist nicht zu viel, wenn ich um die Aufnahme ins Armenhaus bitte. Mei, gerade heute muss er daherkommen. Das hast du ja sauber ausgedacht. In der Welt herumstravanzen, weil du zum Arbeiten zu faul warst und dich drauf verlassen, dass wir dich am Ende noch schon herfordern. Nix da. Und dann auch gleich gar so daherrennen, als wenn wir da was da hätten. Schau, dass du weiterkommst. Blasel, weißt dir gar nicht mehr anders zu helfen als den schlechten Wissen, hä? Ich hab mir nie nichts vorzuwerfen und erst recht nicht von einem Rostdieb. Was, Rostdieb? Du hast den Schimmel gestohlen, das war eine ausgemachte Geschichte von Anfang an, damit's mir anzeigen habt können. Auf Zeiten hast du mich rein, wir müssen einsperren lassen, dass du die Rosa gekriegt hast. Und die anderen, die haben mitgeholfen, weil es eine Schande gewesen wäre, wenn ein Armenhäusler die reiche Breitochter gekriegt hätte. Gelogen habt's beim Gericht, dass Schwarten gebracht haben. Ins Narrenhaus hätten wir die Türen sollen lebenslänglich und drin behalten. Wir einen Schimmel stehen wegen dir. Uns verleimten dafür, dass wir dich aufgezogen haben in unserer Gemeinde, gell? Aufgezogen? So heißt man das. Weil es müssen habt's. Weil es meine Mutter zu Grund gehabt habt's lassen draußen am Grenzstor, wie sie mich geboren hat. Bloß weil es euch nicht einig werden habt's können, ihr Banzinger und Haselbacher, was für eine Gemeinde die Frau aufnehmen muss in ihrer schweren Stunde. Pfui Teufel! Den Schimmi, den hab ich euch lang vergessen. Aber meine Mutter vergiss ich euch nicht. Schämt's euch! Wie die Frau tot ist gewesen, da habt ihr Banzinger geschwind gesagt, die liegt auf unserem Grund, die graben mir ein. Und den Burm haben die Haselbacher nehmen müssen, weil er nach der anderen Seite Kugel ist. So schaut's ihr inwendig aus. Und ich bin bloß gekommen heute, weil ich wissen hab wollen, ob sie noch die gleichen seid. Weißt du das jetzt nachher? Ja, du bist deutlich nur gewesen. Also nachher verschwimmst und lass dich nicht mehr sehen bei uns, sonst lass ich dich vom Flickweg auf die Gendarmerie führen. Ja, ich find schon selber einen Ausblasel. Und reinkommen tue ich in das Haus nur, wenn du mich kniefällig drum bittst. Das wirst du niemals erleben. Aufspielen, Musikanten, dass die schlechte Luft vergeht. Kommt der Haderlund daher und hat einen Schlechtmacher, der Abgerissene. Und sowas hättest du einmal heiraten wollen. Nein. Damals war er halt noch jung. Aber gut hast du es ihm gegeben. Ja, ja. Aber jetzt stehen wir nicht mehr länger im Vorhaus herum. Drin ist ein Musi, ein Bier, ein guter Schweinsbrunn. Wir bringen uns wieder auf andere Gedanken. Leid geht's. Nein! Thomas! Ist Bier schon wieder gar? Nein. Ach, du bist's, Anna. Was schaust du denn beim Fenster aus? Oh, nix. Bloß so. Geht es so schnell gegangen mit der Verlobung? Ja, wenn's halt so ausgemacht ist. Eine freudige Überraschung. Für dich schon. Gefällt dir nicht, der Anderl? Ich hab nichts dagegen. Na, gratulieren könntest du mir grad schon. Von meiner Gratulation hast du nicht viel. Außerdem sage ich dir lieber gleich für gut. Warum denn? Ja, ich hab mir's überlegt. Ich bin schon zu lang da. Ich steh aus. Morgen in aller Herrgottsfrüh geht's weiter. Gottes Willen, Thomas, du darfst doch nicht gehen. Ich wüsste nicht, was mir halten könnte. Gar nichts? Nein. Woanders ist gerade so schön. Jetzt ist aus. Was hast du denn? Ein abscheulicher Kerl bist. Ja, warum denn? Du merkst du nicht, dass ich dich so viel gern hab und jetzt laufst du mir davon. Was? Ja, warum hast du mir denn das nicht gesagt? Sagen hätte das auch noch sollen. Jetzt muss ich schon dumm fragen. Warum hast du dich dann mit dem Anderl verlobt, wenn du mich magst? Bloß damit ich dich krieg. Bei mir geht's leicht ganz aus. Schau, der Anderl, der weiß alles von uns zwei. So, der weiß alles? Ja, der hat auch schon andere. Auch andere? Ja, nachher war ja alles in der schönsten Ordnung. Nein, eben nicht. Ja, warum? Mein Gott, ist mit dem Mannsbüder ein Kreuz. Der Vater darf's doch nicht wissen. Ach so. Aber so geschwind wird er nicht sterben. Also, da bist du wirklich einer. Außerdem, so lange könnten wir nie nicht warten. Jetzt schon gar nicht mehr. Darum müssen wir das ganz schlau anpacken. Das musst du auch schon du machen. Denn wenn's jetzt der Vater spannet, dann weiß ganz alles. Ja, das ist gewiss. Da hätten sie dann auf einmal wieder in Geiselreitern Schimmig gestohlen. Und ich wär's noch gewesen. Darum habe ich mit dem Anderl ausgemacht, dass die Verlobung bleibt. Bis mir was Gescheites eingefallen ist. Dann brauche ich mich um gar nichts kümmern. Nein, bloß ein bisschen um mich. Wenn der Vater nicht herschaut. Natürlich. Du, Anna. Was denn? Jetzt schau da gerade nicht her, der Herr Vater. Was in Haselbach sich noch ereignet, interessiert uns momentan nicht mehr. Drum begeben wir uns jetzt nach Banzing, wo die Straßen finster sind und leer. An der Treppe, die zum Friedhof führt, sitzt ein Mann von mittlerer Statur. Freundlich in der Hehle, Mond bescheinet, doch er brüte finstere Rache nur. Elvis, so vergeht die Zeit und mir fällt nichts ein. Und es müsste mir doch was einfallen. Denn das kannst du durchaus nicht geben, dass die Schlechtigkeiten der Welt nicht an Stesser kriegt. Ja, meine lieben Haselbacher und Banzinger, ihr lebt dahin zwischen der Wiegen und der Grum und habt einen runden Herrgott, den Gulden. Durchbeiteln müsst euch halt was, dass euch das Gewissen wieder rogel wird und die Bosheit davon fliegt wie der Dreck aus dem Gewand. Kraft wieder an. Ich pass auf, dass nichts geschieht, dass nicht der Feuer ausbricht. Eife, Eife, hat die Uhr geschlagen. Die Stimme kenne ich doch. Alle guten Geister. Ja, was heißt da Geist? Ich bin um und um lebendig. Jetzt hat's wirklich Eife geschlagen. Toni! Bruderherz, Schlawine, du lebst noch. Ja, das siehst du ja. Und die hat's auch noch nicht gekehrt, was? Nee, in mein Alter schreckt sie der Tod. Wenn einer schon 78 alt ist, kommt so ein Bandelkram rauf ein paar Jahre lang nicht mehr zusammen. Ach, Todl, wie mich das freut, dass ich dich triff. Hocken wir uns nieder. Beim Stehen schlafen wir Pfiess ein. Bist schon zu Haselbach gewesen? Ja. Die werden geschaut haben. Ja, rausgeschmissen haben sie mich. Was? Ja. Ich bin halt eine unangenehme Erinnerung. Das glaube ich. Der Schimmi wird ja noch halt wieder aufgestessen sein. Und wir? Ja, dann bin ich halt wieder gegangen, ne? Da her. Das Grab von meiner Mutter habe ich auch vom Vater unser besucht. Weißt du was? Kommst mit mir heute Nacht. Ein Strohsack hat schon noch Platz in meiner Kammer. Und ob du im Armenhaus Banzing oder zu Haselbach schlafst, das kann dir doch gleich sein. Ah, Todl, du bist ein guter Kerl. Hast selber nixen und lass dich noch mit mir auf. Hör auf. Wenn wir schon nicht zusammenhalten täten, dann gehen die Welt ganz aus dem Leim. Du weißt noch, wie du mir die erste Holerbüchse gemacht hast. Und ob. Mei, wie es die damals ins Almhaus gebracht haben zu meiner Mutter. So klein, winzig schon, dass du in den Maßkrug reinpasst hast. Und ich hab mir eben überlegt, was ich dir machen sollte. Ein Vater oder ein Bruder? Ja, eigentlich bist du alles miteinander gewesen. Schön war es doch. Ja. Du und weißt noch das Lied, was wir alle bei gesungen haben? Im armen Haus sind wir's geboren, da wird auch unsere Sterbekammer sein. Das Glück hat uns schon bei Geburt verloren und über unsere Schwelle trat es nie herein. Das Glück hat uns schon bei Geburt verloren und über uns unsere Schwelle trat es nie herein. Du, jetzt fällt mir aber was ein. Du bist doch mit mir zu Haselbach aufgewachsen. Wie kommst denn du auf einmal nach Banzing als Nachtwächter? Eigentlich als Totengraber. Die Schreierei bei der Nacht ist mein Nebenberuf, weil ich nicht mehr viel Schlaf brauche. Und umsonst ist Banzing der Tod. Und erst rechts Armenhaus. Ja, wir nachher, ja, verzeih. Ja, mei, da haben sie halt einmal wieder Kraft, die zwei Ortschaften. Und die Haselbacher haben mir ein Freibier gegeben, dass ich ihnen helfe. Verstehst? Mhm. Und wie es noch aufgegangen ist, habe ich mit meinem Kanonenrausch die Gegner verwechselt und zu den Verkehrten geholfen. Auf diesen auf haben sie mich zu Haselbach aus dem Armenhaus rausgeschmissen. Und seit der Zeit bin ich da herim. Staat, hörst nix? Die kommen jetzt erst von der Versöhnungsfeier. Und gleich mit der Musik. Vielleicht lasst ihnen die neue Freundschaft heimspielen. Müssen die da vorbei? Geschwind, im Friedhof rein. Da kommen sie daher. Dass ich das noch erlebt hab. Die Haselbacher spielen uns Banzinger heim. Bruderherz, Blasel, jetzt schlagt die Abschiedsstunde. Kommt's gut heim, meine lieben Banzinger. Ja, ja, ja, ja. Wie war das Bier von Haselbacher? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Tausend Rose habt, ich schlag's euch alle. Ich danke dir, Haselbacher. Für Geleit und für die Musik. Ja, hey, das ist gut. Gut, auf geht's. Kommt's gut. War das vielleicht kein Tag heute? Und was für ein Tag. Sozusagen ein Tag, den es nicht alle Tage gibt. Mit einem Wort ein Tag. Und jetzt gehen wir heim. Zwölfe, zwölfe, hat die Uhr schlang. Zeit ist lasst es euch so. Nachtwächter, Tagwert, heimgehen. Staat, Staat, das uns nicht rät. Staat, Staat, das uns nicht rät. Holt uns erst gestern rät, das uns bloß ein nicht rät. Staat. Sind schon fort. Ja, schön langsam und schön besoffen. Und jetzt ist mir auch was eingefallen. Was denn? Dodl, du bist mein einziger Freund. Willst du mir helfen? Gegen wen? Der Schlechtigkeit und Stesse geben. Ich steh's mit. Gut. Und jetzt, meine lieben Haselbacher und Panzinger. Staat, das euch nicht traut. Weil sich nichts Besonderes ereignet, lassen wir es gleich für Wochen aus und versammeln uns im Geiste wieder vor dem Haselbacher Wirt sein Haus. Dort ist alles festlich zubereitet, dekoriert sind Bräutigam und Braut. Ach, wie wird das mit der Hochzeit enden? Dieses fragen wir uns alle laut. Eine Mordsaufregung ist auf dem Hof vor dem Breihaus. Der Banzinger Bräutigam, der Anderl, wird mit seinem ganzen Gefolge erwartet und da muss natürlich alles stimmen, genau wie es Brauch und Sitte wollen. Der Gemeinderat von Haselbach ist in seinen besten Monturen auf dem Hof versammelt. Der Stülpnagel als Brautführer steht bereit und der Blasel, der Bürgermeister und Brautvater, schießt herum wie ein Weps im Einmachglas. Ja, wer passt Ihnen jetzt auf, wenn Sie kommen? Ich stehe schon da. Ja, und wer gibt's Zeichen für die Bella? Der Rosknecht passt schon. Auf alles muss man denken. Ist denn das Madl nun nicht fertig? Ja, gerade wird der Schleier aufgesteckt. Ja, kommen Sie nun nicht? Nein. Ja, was tatst denn jetzt, wenn's sechs Dichter hättest? Drei der Schlung. Oh, sauber. Jetzt haben wir's. Und wir sind noch gar nicht fertig. Jetzt red ich, der Brautführer. Verschwind, Blasel. Der Brautvater und die Brautmutter müssen ins Haus. Ja, ich gehe schon. Ja, ja. Zusperren von drin, wie es sich gehört. Man kann meinen, der Blasel müsste selber heiraten. Achtung, Tür drunter, wenn der Bräutigam kommt. Ja, nun kommen sie. Der Bräutigam, Andreas Ziechnaus, an seiner Seite der Bräutigamsanführer und Hochzeitslader Cassian Stierl, und dahinter die Großkopferten der Gemeinde Banzing. Alles stellt sich der Ordnung nach im Hof auf und der Hochzeitslader tritt vor den Brautführer, der an der verschlossenen Haustüre steht. Ich trage einen Burschenstock und Federn am Hut, weil mich der Bräutigam Andreas Ziechnaus vorausschicken tut. Ich frage an, ist dies der Ort und die Stadt, wo die Jungfrau Anna Blasel ihre Wohnung hat? Ich bin der Brautführer und sag dir geschwind, hier wohnt die Jungfrau Anna Blasel samt Kasten und Spind. Damit uns die Jungfrau hört in die Kammern auf, machen wir ihr einen Blaserer auf. Beim ersten Klopfer komme ich raus, geschwind. Ich bin der ehrliche Vater von dem Kind. Dann schlage ich noch mal an das Haus, damit die Mutter kommt heraus. Beim zweiten Klopfer komme ich, geschwind. Ich bin die ehrliche Mutter von dem Kind. Weil wir Vater und Mutter nicht heiraten können, muss ich zum dritten Mal gegen die Tür anrennen. Ich trete hervor mit Schleier und Kron und bring mich selber dem Jungherrn zum Lohn. Ich bin gewandet mit dem schönsten Kleid, ich bin gewandet mit Sammet und Seid. Darunter hab ich die Jungfernschaft noch ganz und trag dessentwegen den Myrtenkranz. Den kann mir nur der Jungherr abheben, der mir das heilige Wort hat geben, der mir die ewig treu will halten, der darf mir auch Leib und Seel verwalten. Ich nehm die Braut bei ihrer Hand und bring sie ins neue Vaterland. Ich führ den Jungherrn auch herbei, damit sie sich anschauen, alle zwei. Ist da was eingefallen? Ja. Gott sei Dank. Ich halte fest mit den meinigen beiden Händen. Und ich halte wieder, damit alles gut möcht enden. Na, hoffentlich. Ehe, dass wir trinken den St. Johanniswein, soll mir die Jungfer Braut noch gestehen ein, ob sie auch ehrlich, treu und allezeit dem jungen Herrn Andreas Zirchnaus ist zu folgen bereit. Jetzt, Anderl, pass auf. Nein, den Anderl heirat ich nicht. Was? Was hast du gesagt? Nein? Ja. Du heiratst ihn nicht? Nein, und wenn du dir auf den Kopf stellst. Ja, warum? Weil ich einen anderen gern hab. Einen anderen? Jawohl. So ein Blamage. Mir wird schlecht. Trotz Quirtin, nein, ich fall von der Luft. Und wenn du Szene hältst, heute wird geheiratet. Du kannst mich nicht zwingen. Das wird sich zeigen, ob ich nicht kann. Bloß zu meiner Schande. Was? Warum? Was soll denn das heißen? Ich glaub nicht, dass mich der Anderl noch nimmt, wenn ich schon zu zweit bin von dem anderen. Ich hab mir's aber gleich gedacht, wird dir das zu früh angefallen. Den Kerl, den dreist knack um. Ich verrate nicht. Von wem du den Bangerst hast, will ich wissen. Ich sag's nicht. Gesteckt ins Kloster. Da nehmen sie mich nicht mehr. Ich mein, da haben wir nichts mehr verloren, da Herrin, wie Banzinger. Der Preis soll besser aufpassen, wenn er seine Tochter anbringen will. Ja. So eine Blamage. Das war kein Böllerschuss, das war ein Schicksalsschlag. Denn jetzt rennt schwarz gewandet auf dem Kopf einen uralten Zylinder, von dem ein Trauerschleier flattert, der dodelt durch das Hoftor und schreit: Bürgermeister! Bürgermeister! Der Zwiebeltoni ist gestorben! Was, der Zwiebeltoni? Was, der Zwiebeltoni? Ja, war denn der bei euch in Banzing? Jawohl, wie du ihn rausgeschmissen hast, ist er zu mir gekommen und da ist er krank geworden. Ja, und einen kranken Menschen setzen wir Banzinger nicht auf die Straßen. Und jetzt ist er gestorben und in seinen Rucksack 30.000 Gulden Pfandbrief eingehängt gewesen. Was? 30.000 Gulden? Der hat ja mehr Geld wie wir miteinander. Ja, und wer erbt denn das nachher? Ein Zettel ist dabei, da steht drauf: Es soll diejenige Gemeinde erben, die wo am meisten für ihn getan hat. Ja, das sind wir, bei uns ist er gestorben. Ja, was ist noch mit uns? Wir haben ihn aufgezogen. Das wollen Sie schon beim Landgericht ausweisen. Geschwind, raus auf den Wagen. Ich fahre nach Geiselreit zum Notar. Dodel, du fahrst mit. Ich fahr mit, raus nach Geiselreit. 30.000 Gulden, die gehören uns. Dros her, Einspanner, ich fahr nach Geiselreit, auf der Steh. Ja, das Geld gehört uns! Das Geld gehört uns! Voll Verwirrung geht der Tag zu Ende, doch das Schicksal hat noch nicht genug. Und genau beim Sonnenuntergange es doch einmal einen Eingriff tut. An der Straße zwischen beiden Orten steht ein Grenzstein voller Einsamkeit. In der Nähe einer Waldkapelle, wo dem heiligen Castalus geweiht. Und dort muss der Bräutigam vorüber, der jetzt ohne Braut nach Haus marschiert. Noch ist er vergnügt, weil er nicht ahnet, was an diesem Grenzstein ihm passiert. Drang und dabei Zieren schlung, weil's gar nix war, wann ich gegen Himmel fahr und Musisch spar. Meiner Söh, ein Psoffener. Wer ist denn da? Bloß ich. Ja, seit wann wachsen denn bei uns die Marln gleich als ein ganzer im Wald? Lass mich stehen. Um Gottes Willen. Bin ich jetzt so besoffen, oder bist das wirklich? Heilige Mutter, steh mir bei. Der spinnt. Mir fällt's hier rein. Geh weiter, tu mir nix. Ich hab nix wie 5 Gulden bei mir. Bleib bloß sitzen. Ich rühr mich nicht. Ich kann's ja gar nicht glauben. Bude es mal ein, oder bist du doch aus Fleisch und Blut? Ich hab schon viel gesehen, aber sowas von einem Rausch noch nie. 4-mal war ich am Saumarkt und jetzt hock's bei uns am Kleinstor. Von was redst du denn eigentlich? Ja, bist denn du nicht Straubing gewesen vor einem Vierteljahr? Straubing? Beim Unterbrei im Vorgarten. Der mit den Leberwürst, der wo so geschaut hat, das war ich. Ich kann mich an keine Leberwürste erinnern. Madl, wenn's wissen darfst, wie's mit zusammentrieben hat, die Zeit wie ein gerupften Gockel. Jetzt ist mir nach einer rauschigen Hochzeit daher. Hast du deine Braut verloren? Gefunden hab ich's. Ja, jetzt grad da auf dem Grenzstor. Jetzt lass mir mal Fried. Mach deine Dummheit mit einer anderen. Madl, ich bin stagnüchtern. Vom Firmmaß wird ein Breier so nicht dampfig. Und dann ist mein wahrer Ernst. Ich heirat keine andere als die. Wie redst denn du mit mir? Gerade so, wie es mir einwendig hergeht. Madl, ich kann nichts dafür. Aber ich hab dich gern. Aber wir haben uns doch noch nie gesehen, da war nie geredet miteinander. Ah, du bist allerweil bei mir gewesen. Und was ich dir schon alles verzeiht hab, das bringt kein Schreiber in kein Buch nicht mehr. Was schaust mich denn so an? Der ganze Wald steht in deinen Augen. Und ja, klein winzig. Lass mich drin. Schau. Es haben uns 2 Engel geweist. Mir einer auf die Straße und die einer gerade auf den Stor. Ich warte auf meinen Vater. Da wird es. Er hat mir geschrieben. Da, lies. Herzliebste Tochter, erwarte mich am Donnerstag gegen Abend nach Maria Geburt am Grenzstein an der Straße von Haselbach nach Banzing, dein dich liebender Vater. 4 Tage bin ich unterwegs. Seit 5 sitze ich da. Ja, wie heißt er denn? Ich weiß nicht. Ich kenne ihn ja gar nicht. Ja, wie heißt denn auch du? Nach der Mutter, Walburga Huber. Wir sind nämlich ledige Kinder. Kinder? Ja, wie viel denn? 2 Zwillinge. Ach so. Ja, einen Bruder habe ich noch. Aber den haben fremde Leute angenommen, schon als ein kleines Kind. Ich kann mich gar nicht mehr besinnen. Weißt, das war halt zu viel für die Mutter. Und jetzt ist er irgendwo im Kroatischen, hat mein Bauer gesagt. Ich bin nämlich im Dienst. Ja, hat er sich denn nicht um dich gekümmert, dein Vater? Um euch? Zuerst nicht. Und später ist dann auch Geld gekommen. Jedes Jahr von weit her. Sonst nix. Ein sauberer Lump. Red nicht so von meinem Vater. Die Mutter hat alleweil gesagt, der Vater ist fort. Dass er viel Geld verdient. Und wenn er wiederkommt, geht's uns allen gut. Und jetzt hat er mir ja geschrieben. Ja, warum hast denn deine Mutter nicht mit? Die ist tot seit 9 Jahren. Oh, mein Burge. Ach, die hat's gefreut. Jetzt wird's aber schon gleich Nacht. Ja. Vielleicht hat er sie wo aufgehalten. Burgel, dein Vater wird halt doch ein Lump sein. Aber der größere Lump ist der, wo die mit dem Brief draufgelegt hat. Na, das kann nicht sein. Schau, den Brief, den kann doch jeder geschrieben haben. Einer, der wo die tratzen wollte. Und der Bauer hat mir's auch gesagt. Und der hat mich nicht fortlassen wollen, so dass ich ihm davon bin. Schau, das ist ja gerade gut, sonst hätte ich die ja nicht gefunden. Aber was fange ich jetzt an? Das ist meine Sache. Zuerst kommst du mal mit auf Banzing, ins Brauhaus. Da bin ich der Sohn. Und Anderl heiß ich. Ja, schon, Anderl. Aber deine Leute, du kannst mich doch nicht einfach so ins Haus schneiden. Ah, das müssen wir fein spinnen, Burgl. Du weißt ja, wie die Vatern sind, die müssen schön langsam resten. Einen Dienstboden kennen wir bei uns alle bei Braut. Hauptsache ist, dass wir beieinander sind. Alles andere drehe dann schon hin. Wenn ich meinen Vater einmal richtig erwisch, verstehst du? Heiratsgut habe ich fein nicht viel. 50 Gulden habe ich mir der Sport. Was geht, das geht, habe ich da selber. Was aber nicht kaufen kann, bist du. Anderl, ich koste gar nichts, was du mir gefällst. Jetzt da zackel einen Stuhl. Jetzt gehen wir heim. Anderl. Was denn? Bleiben wir noch ein bisschen. Weißt, wenn er halt doch noch kommt. Ja, du bist da schon eine. Es könnte halt doch sein. Ja, red nix. Setz dich her neben meiner, mach das gemütlich. Zu zweit wart sie ganz schön. Findest du, wird's auch schon? Bist müd? Ein wenig. Weißt, ich bin alles zu Fuß gegangen. Ah, na ruck her, schlaf. Ich pass schon auf. Und träumst heute recht schön. Ja. Du, Burgl. Was? Von wem träumst du noch? Von deinem Vater? Von dir. Wir sind keine Weil, drin Worte nötig, lassen wir die zwei bei ihrem Glück. Denn im Banzing und nicht hier im Walde nimmt dem Vorgang dieses unser Stück. Dort wird eingegraut, wenn nach drei Tagen der im Armenhaus so jäh kommt. Und an seinem offenen Grabe stehen zwei Gemeinden tief gebeugt herum. Niemals war im Banzing noch geschehen ein Begräbnis mit so vielem Prunk. Doch der wahre Grund zeigt sich im Breihaus jetzt beim feierlichen Leichentrunk. Bittere Tränen haben wir vergossen, deine Seele ist himmelwärts geflossen. Schau aus deiner Seligkeit, her auf unsere Traurigkeit. Amen. Einen kühlen Trunk über das kühle Grab und im Namen des Verblassten tät ich um eine gute Nachricht bitten. Meine traurigen Hinterbliebenen und Nachgelassenen, Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, jäh und unerwartet, unseren so hochgeschätzten und getreuen Mitbürger Anton Zieberl aus unserer Mitte zu reißen. Was heißt denn da Mitbürger? Seit wann denn? Ihr habt ihn ja nicht haben wollen. Ruhe! Tief erschüttert stehen wir an der Bahre dieses unersetzlichen Verlustes und haben beschlossen, den so rasch dahingegangenen zum Ehrenbürger unserer Gemeinde zu ernennen. Ha, dass ich nicht lache, Ehrenbürger werden sie ihm noch ins Sargloch schmeißen. Wann so einer verdient hat, na der Zibel Toni. Fast ein Menschenalter lang hat er die schwersten Nachstellungen von einer gewissen Seite erdulden müssen. Der meint uns. Aber ein guter Stern hat den Vielgeprüften endlich zu uns geführt. Und wir vom Banzing sind froh, dass wir am wenigsten seinen letzten Tag haben verschönen dürfen. Verschönen? Ha! Verrecker habt's ihm lassen! Ja, was ist denn das? Blasl, ich mach dich darauf aufmerksam, dass wir vertraglich noch versehen sind. Das ist mir wurscht. Red nicht so hinterkünftig daher. Mein Red geht dir nichts an. Die gilt dem Zibel Donny. Und der heißt erst 30.000 Gulden? Du hast überhaupt nichts zum Reden, du windiger Glosche am Handler. Ruhe! Um alle weitere Streiterei zu verhindern, bitte ich jetzt den Herrn Notar von Geiselreuth um seine Eröffnungen. Jetzt Blasl, red, sonst glaubt der Notar noch den ganzen Schwindel. Tief bewegte, Trauergäste. Dir hat niemand das Wort gegeben. Das nehmen wir selber. Ja, hätten wir schon zum Friedhof rausschmeißen sollen. Unser Bürgermeister Syrien, wir haben dem Eiern seit Zeug auch angehört. Herr Notar, was die Banzinger vorgebracht haben, ist von Luft und hinten Wind. Über 20 Jahre hat der Zwiebeltoni gut bei uns gelebt. Jetzt ruck raus, Blasel. Wer hat denn nachher den Schimmel gestohlen? Das geht dich an Träger und deswegen gehören die 30.000 Gulden noch lang nicht euch. Recht hat er der Schneider. Das muss zuerst ausgewiesen werden. Jetzt geht's um die Erbschaft und nicht um den Schimmel. Weil du mich gestohlen hast, Rosmetzger. Was sagst du? Rosmetzger? Das ist eine aufgelegte Erbschleicherei. Nimmst das zurück? Nix da, jetzt wird zuerst das Geld ausgemacht. Wir verhandeln nicht mit den Haselbacher Geigenlumpen. Was ist denn da los? Naus mit den Gendarmen. Da herin ist Totentrunk. Da hat kein Gendarm was zum Suchen. Was hast du gesagt? Geigenlumpen? Auf geht's! Meist nach solche müsse Taten, streng befiehlt die hohe Obrigkeit, treffen wir Verein uns alle wieder auf dem Landgericht zu Geiselreit. Melden uns zur Stelle, Herr Amtsrichter. 6 Gendarme aus dem Bezirk Haselbach und Banzing. Ein Armbruch, eine leichte Gehirnerschütterung, 4 ausbrochene Zähne und weitere bis mittlere Verletzungen. Ja, schaut's ja gut aus. Herr Amtsrichter, melde gehorsamst, das hat nichts genutzt, Kraft haben's doch. Na, ihr gefällt's mir. Lasst euch von den Hopfenstiegel einfach zusammendreschen. Mit Verlaub, Herr Amtsrichter, das macht bloß die Überzahl. Bevor die anfangen, schmeißen sie alle zuerst uns raus. Und dagegen sind wir zu wenig. Ja, ich brauche ja für die 2 Nester allein so viele Polizisten als wie für die anderen 26 Landgerichte miteinander. Herr Amtsrichter, melde gehorsamst, da nutzt nur eins, das Militär. Eine Garnison misst hin auf Haselbach oder Banzing. Die Bürgermeister sollen reinkommen. Ist gut. Ihr seid mir ja saubere Brickerl. Herr Amtsrichter, ich möchte mal ausbitten, dass ich mit dem Blasel da nicht in einen Atemzug genannt werde. Was also zwischen euch zwei drehe ich die Hand nicht um. Da ist einer wie der andere. Mit Verlaub, aber das können die Amtsrichter gar nicht wissen, dass der Zirknaus der größere Lump ist. Was sagst du? Also starrt seid alle zwei, bis ich euch frage. Da, schaut euch die an. Das könnt's. Gendarm demolieren. Wir haben ihn ja auch nicht geschrien gehabt. Die hätten sie bloß nicht einmischen brauchen. Ja, sonst was haben wir denn dann die Polizei? Ja, wenn ihr das schon nicht wisst. Wir schauen können sie ja von mir aus. Also jetzt sage ich euch was. Wenn ihr jetzt keine Ruhe reinbringt in eure Streitnickel, dann lasse ich bei der nächstbesten Gelegenheit das Militär kommen und euch ausreimen. Habt's mir verstanden? Außerdem wäre es für den gestrigen Vorfall in eine Geldstrafe genommen. Das macht uns nichts. Zahlt haben wir nur allerweil, was wir greifen. Also ich rede. Die Baderkosten und die Schmerzensgelder für die Gendarme, die müsst ihr zahlen. Wie viel trifft denn da auf mich? Das wird euch nachher schon zugestellt. Jetzt schaut's, dass weiterkommt und lasst es euch gesagt sein. Euch treibe ich noch barweis und wenn ich Kanonen abfahren lassen muss... Mit Verlaub, Herr Amtsrichter, es war ja alles schon so weit in schönster Ordnung. Wir waren sogar schon versöhnt. Da kommt auf einmal die Erbschaft daher. Und jetzt werden die Banzinger auf einmal Anspruch erheben auf die 30.000 Gulden. Ja, habt ihr vielleicht ein Recht drauf? Also Ruhe, sonst lasse ich euch auf der Stelle einsperren. Und die Erbschaft, die könnt ihr euch dabei auf den Hut stecken. Da muss überhaupt erst nachgeforscht werden, ob nicht ein rechtmäßiger Erbe da ist. Und erst, wenn keiner zum Finden ist, wird das Gericht die Ansprüche der Gemeinden prüfen und entscheiden. Ein rechtmäßiger Erbe? Ja, ein Kind halt oder sonst ein Verwandtes. Der hat keine Kinder gehabt. Ja, das kann man nicht wissen. Da hat der Amtsrichter durchaus recht. Da muss erst gesucht werden. Gendarm her! Der Amtsrichter! Gendarm! Ja, was rumpelst du mir denn da mitten in die Verhandlung? Was halt da? Das pressiert. Wir haben seit Nacht meinen schönsten Schimmel aus dem Stall rausgestohlen. Was gibt's denn da zum Lachen? Mit Verlaub, Herr Amtsrichter. Schimmelstein, das kennen bei uns bloß die Haselbacher. Was? Sehen Sie, wie er anläuft. Vielleicht steht er schon in seinem Stall, der Schimmel. Da hast du einen Schimmel. Au! Was? Eine Watschen? Da herin? Das kostet dich einen Zuschlag. Es ist mir wurscht, ich zahle gleich für drei. Gendarm, raus mit dem da. Der andere bleibt nur eine halbe Stunde da. Sonst bringen sich ja die Piffeln am Heimweg um. Jawohl, Herr Amtsrichter. Sie haben es gesehen, Herr Amtsrichter, das war eine Bockfotze. Ja, stimmt, genau. Das ist Körperverletzung. Bei deinem Kopf nicht. Aber verklagt wird er. Na, von mir aus. Aber zuerst muss ich mich jetzt um den verflixten Schimmel kümmern. Meiner sei Thomas, der Vater kommt schon zurück von Geiselreuth. Geschwind, verschwind! Ja, wohin denn? Gottes Willen, die Mutter steht am Gang. Ja, was machen wir denn? Da kommst du nicht raus. Ja, und am Tisch vielleicht? Nein, im Quankasten rein. Da gehst du schon rein. Mutter, er stützt aber nach Kampfer. Sei froh, fressen die Jam nicht. Da wollen wir bloß Husten von ihm kommen. Zieh am Kopf, weil das sie zubringt. Vergiss du, was du heute tust. Statt, sie kommen. Ist gut. Und bist du schon zurück, Vater? Das siehst du. Verschwind, Anna, ich hab mit der Mutter zu reden. Da herin? Ja, meinst du vielleicht in den Hähnerstall? Jetzt haben wir gerade die ganze Arbeit hergerichtet. Ja, wird's jetzt bald, hä? Seit wann muss man dir alles dreimal sagen? Oder möchtest du vielleicht gleich gar jetzt beichten, von wem das Kind ist? Das gehen wir gerade jetzt auch noch ab. Jetzt geh ich schon, Dirndl. Tu den Vater nicht reizen. Wenn dem geht, wird's jetzt schon noch ganz narrisch. Raus, sag ich! Also jetzt, hock dich nieder, Rosa. Ja. Lo? Haben sie recht geärgert beim Landgericht? Ach was, geschmiert habe ich ja Money. Was, dem Amtsrichter? Dem Zirchen ausfragen, jetzt siehst du nicht, dass ich denke. Gleich denke? Ja, dann ist es wirklich arg gewesen. Sag mal, was sagst du jetzt zu 30.000 Gulden? Na, was soll ich schon dazu sagen? Ja, das wäre doch ein Haufen Geld, ne? Ja, das schon. Und dabei handelt es sich bloß um einen Erben. Um ein Kind, meine ich. Beispielsweise um eine Tochter. Ja, hat er denn eine? Nein, das heißt, ja, beziehungsweise, das kommt jetzt auf dich an. Was? Auf mich? Jawohl, Rosa. Jetzt lass einmal reden mit dir. Also, du hast ihn doch einmal recht gern gehabt, den Zibaldoni. Ja, aber Corbinian, das habe ich dir doch schon alles erzählt. Ja, jetzt lass mich ausreden. Sogar sehr gern hast du ihn gehabt. Ja, sag einmal, was fällt denn dir eigentlich ein? Du, der Toni ist ein anständiger Mensch gewesen, gell? Das interessiert mich nicht. Bei 30.000 Gulden ist mir das wurscht. Ja, sag einmal, wie redst denn du daher? Ja, ja, das ist ganz einfach. Wie er damals weg ist, nach der Schimmelgeschichte, da hast du ihn gar nicht mehr gesehen. Na, gewiss nicht. Bis vor einem Monat. Und es wäre durchaus nicht möglich gewesen, dass er nicht mehr gekommen wäre in der Zeit. Ja, ich weiß doch das nicht. Ja, sag mal, verstehst denn das noch nicht? Er hätte doch beispielsweise wieder vorbeikommen können. Sagen wir vor, wie alt ist denn die Anna? Ja, 22. Also, vor nicht ganz 23 Jahren. Und dabei hättet ihr eure Jugendliebe wieder aufgefrischt. Also, wenn ich dir sag, er ist ganz gewiss nicht da gewesen. Ja, gesetzt den Fall, sag ich. Dann wäre die Anna nämlich gar nicht meine Tochter. Hä? Verstehst? Aber Corbinian, ja, ich bitte um alle Heiligen, du, das Dirndl ist von dir. Von Zibaldoni ist. bist denn du ganz aufs Hirn gefallen? Aber Corbinian, also wenn ich da schwör, geht, da müsst ihr mich doch besinnen können. Ja, auf gar nichts sollst du besinnen. Die 30.000 Gulden gehören uns, wenn's der Zieberldoni war. Weil den Erben dann wir haben. Ja, bist jetzt du besoffen oder bist du wirklich so schlecht? Wegen ein paar lumpige Gulden darfst du deine eigene Tochter verhandeln und mich, deine Frau, in Schand bringen. Ja, sag einmal, hast jetzt du noch nicht genug Geld, hä? Pfui, Teufel, sag ich. 30 Jahre habe ich mit dir gelebt und mir kann niemand nichts vorwerfen. Und jetzt schämst du nicht, mir sowas Abscheuliges anzutragen. Corbinian, das sag ich dir, eher gehe ich dir davon, ehe ich das tue. Und deine Tochter, die nehme ich mit. Siehst du, Corbinian, das eine weiß ich gewiss. Den Zieberltoni, wenn ich geheiratet hätte, das wäre mir nie passiert. Ha. Und sowas will ein gestandener Preis sein, vor dem die Leute einen Respekt haben sollen, ein Bürgermeister. Schande, in Grund und Boden nein. Ja, wer redet denn da? Ich? Ja, was tut denn der Breibursch in Kasten? Zuhören, was du für ein saueres Brickerl bist. Thomas, ich hab alles gehört, ich bin an der Tür gestanden, weil ich so viel Angst gehabt hab um die. Ja, und was soll denn das heißen? Gar nichts, als dass ich der bin, den wo die Anna gern hat. Was? Ja, Vater, da kannst du nur so dumm herschauen. Ich häng mir auf. Mutter, du musst zu uns halten. Von dem hast du den Bangerden? Herr Brauereibesitzer, Corbinian Blasel. Ich bitte dich um die Hand deiner Tochter. Ich bin ein anständiger Kerl. Ich habe ja nichts tun. Das mit dem Kind war nichts wie der Notlug, damit es den anderen nicht hat heiraten brauchen. Aber ich versprich das, wenn wir verheiratet sind, sorge dir für mich. Anna, ist wahr. Ja, Mutter. So, das Kind war also ein Schwindel. Ja. Dann sage ich dir bloß das eine. Naus auf mein Haus, auf der Steh! Vater! Halt. Von einem wie dir lasse ich mich nicht rausschmeißen. Da gehe ich selber. Thomas. Sei stark, Mädel. Vierspannig mit der Schäsen wird mir dein Vater noch holen. Mhm. Und anbetteln, dass ich dich heirate. Den jetzt gehe ich auf Panzing. Da können so ein Breiburschen wie mich jede Stunde brauchen. Besonders, wenn er so schöne Sachen gehört hat wie ich. Nix habe ich gesagt. Gar nichts. Ich verleihe alles. Und einen herlaufen wie dir glaubt kein Hund. Du kannst drehen, was du magst. Brei! Schwind! Was willst du denn, Rosser? Brei, im Stall steht ein fremder Schimmel. Den muss uns wer reingestellt haben. Was der Post heute, der Schimmel. Das haben wir die Panzinger, oder? So ihn fordern. Rindviech, naus muss er den Gendarm kommen. Geschwind! Jetzt aber schnell hinüber nach Panzing ins dortige Breihaus, damit wir noch erfahren, was für Folgen die Ohrfeige auf dem Amtsgericht dort nach sich zieht. Hat haut mir der Blasel eine runter, dass ich gemeint habe, ich kehre zu den blaserten Erzengel. Vor alle Leute? Jawohl, sozusagen in breitester Öffentlichkeit. Und du hast ihm nicht gleich wieder eine gestiert? Und erstens haben wir die Gendarme gehalten und zweitens habe ich mir sofort gedacht, diese Watschen habe nicht bloß ich allein gespürt. Die hat ganz Panz hingekriegt und da gehört eine ganz andere Rache drauf. Jawohl, die muss hundertfach zurückgeben werden. Ganz meine Meinung. Deswegen habe ich euch auch rufen lassen. Das muss eine Rache werden, die Haselbacher noch in 100 Jahren spüren. Ja, das geht am besten auf der Brenninger Kirche am nächsten Sonntag. Da sind sie alle beieinander. Wir mir aus der Selgret. Bloß die geeigneten Vorbereitungen müssen wir noch treffen. Da brauchen wir nicht lange rum da. Wir geben bloß die Parole aus. Aufgeräumt wird mit den Haselbacher. Und dann stehen wir alle wie ein Mann. Ja, da kann gar nichts fein. Wenn ich denen schon draußen nicht schlagen kann, müssen sie selber herhalten. Ich danke euch. Für eine solche Dreiegemeinde lasse ich mir gern noch eine runterhauen. Viel Gott miteinander. Sind Sie jetzt schon fort mit dem Schlachtplan? Es geht alles in Ordnung. Die Erbschaft, die macht euch noch ganz spinnert. Das verstehst du nicht, da bist du noch zu jung. Also, ich kann ich gar nicht wehren, dass mir das eingeht. Was willst du denn von mir? Ja, mein Vater, Zrehen hätte ich mit dir. Ja, nur geschwind, ich hab nicht viel Zeit. Ah, da wirst du schon Zeit nehmen müssen. Du, wie redst denn du mit mir? Ja, das kommt noch ganz anders. Da wirst du erst noch schauen. Was ist denn los? Ja, draufgebracht hast mir bloß du, ich mein, aufs Heiraten. Ja, und? Jetzt war ich soweit. Was? Umgeschaut habe ich mich heute, halt, sind wir da zu blöd gewesen, als eine Hochzeit der Rundstiefel, der keine Braut hat. Da lachen mir halt Leute aus. Ja, so war das nicht gemeint. Wenn's mit dem Blasel der Seinen schon nichts geworden ist, brauchst du nicht gleich eingespannt lassen. Ja, das sagst du leicht, Vater. Aber mit der Geschichte bin ich heute halt erst auf den Geschmack gekommen. Was ist denn für eine? Mach dir auf. Draußen steht's. Ich hab das gleich mitgebracht. Was? Die da? Geh jetzt, schaust. Komm rein, Burgl. Der wird sich gleich wieder da fangen. Jetzt brauchst du bloß noch Ja sagen, wann das Rennen schwerfällt. Schick das Mädel aus. Die Burgl bleibt da. Ja, ja, aber bloß bis ich ausgeredet hab. Ja, das werden wir nachher schon sehen. Und wirst du es sehen wirst, du sauberer Herr Sohn. Zieht der mir eine da daher, die wo auf der Landstraße aufgabelt hat, scheinheilig aus einem Dernsboden, und nachher stellt er mir vor die Stubentür hin und redet vom Heiraten. Was glaubst denn du eigentlich? Sind wir da hier in der Brauerei oder ein Zigeunerkarren? Es könnte dir freilich so passen, dich da einfach in der Gemachts Bett reinflacken. Hast dir ihn schön herbeitelt, mein Bub, hast ihm ein süßes Gesichtel hintraut und er ist brav pappenblim. Nix da. Auf eine saubere Larven pfeife, wenn der Geldbeitel zerrissen ist. Da reden wir gar nicht mehr lang. Du packst dein Zeug auf der Stelle, der Rostknecht zahlt dir deinen Lohn und nachher verschwind mit Trab. Sonst noch was, Vater? Ich bin fertig. Ja, dann bin ich wieder dran. Siehst du das, Vater? Genau so habe ich mir gedacht, dass du redest. Müsstet ja nicht kennen seit meiner Geburt. Aber jetzt drehen wir das Hackl um. Den mich hast du bis jetzt noch nicht kennengelernt. Bis heute habe ich alles da, was du gesagt hast. Wenn es auch ein Blödsinn war. Jetzt ist es zutraut. Die Burgl ist ein braves und ein anständiges Mädel. Wir haben uns gern. Aufs Geld schaue ich nicht. Jetzt frage den nochmal, Vater. Gibst du uns zusammen oder nicht? Ja, haben dir die Hennes Hirn ausgescharrt, dass du mit deinem Vater so redst? Ja oder nein, Vater? Aussehen mit dem Weiberleid aus meinem Haus, sag ich. Also gut. Burgl, jetzt gehst du auf in deine Kammer und holst deine 7 Zwetschgen runter. Du brauchst nicht mehr da bleiben. Ja, Anderl. Gehst du vielleicht gar mit? Ah, nein, Vater. So leicht mache ich dir's nicht. Ich bring's nur wohin. Ich aber bleib da. Aber das sage ich dir. Du wirst keine ruhige Stunde mehr haben, bis du das Dirndl nicht wieder herholst. Und mit dir wäre ich noch als Toter fertig. Ah, da ist ja nicht, Vater. Jetzt hab ich die Meerluft. Bürgermeister! Bürgermeister! Es hat uns wer einen fremden Schirm in den Stall gestellt. Was? Ja, wie ich reinkomme, steht er da. Ah, das kann bloß der Posthalter Schimmi sein. Da drin kommen die Gendarmen. Ja, die suchen vielleicht. Das haben mir die Haselbacher einbruckt. Geschwind, Rosser, weg mit dem Schimmel. Vieren hinten aus, verstecken, bis die Gendarmen weiter sind. Und auf die Nacht werden die Haselbacher wieder in den Stall gestellt. Ja. Geschwind, sag ich. Und ihr zwei halt euer Maul. Ah, das muss ich mir erst noch überlegen. Buh, ins Unglück, wenn's mich bringst. Geh in dein Kammer, Burgl. Wenn's fertig bist, kommst du wieder. Ja, Anderl. Da hast du wirklich gestorben, Vater? Na eben nicht. Einer. Ja, die hohe Ehe. Gleich zwei. Was gibt's denn? Es ist eine Anzeige eingelaufen. Wir müssen das Haus durchsuchen. Wer hat mir den angesagt? Der Wirt von Haselbach. Ah, der Lump. Ah, oh, jetzt geben wir ein Licht auf. Also, du gibst zu, dass der Schimmi bei dir im Stall steht? Ah, nix gebe ich zu. Bei mir ist kein Schimmi. Dann müssen wir halt nachschauen. Ja, das ganze Haus kennt sehen, vom Keller bis in den Dachboden. Uns langt der Stall. Ja, bitteschön, die Herren von der Polizei. Da ganz aus. Spinnert werden's, bloß wegen dem Saugeld. Jetzt steht der Blasel ein Schimmi und steht meinem Vater in den Stall. Bloß, dass es einen Wirbel gibt. Ja, mir tut noch gerade der Schimmi leid. Ach, der Schimmel kommt nicht mehr zur Ruhe, nächtens wandert er von Haus zu Haus, bald nach Haselbach und bald nach Banzing, und die Polizei kennt sich nicht aus. Denen steiget gleich die Verwirrung, die Verleumdung üppig schießt ins Kraut. Doch dazwischen heimlich sproßt die Liebe, bei der Waldkapelle hört und schaut. Wenn er ihn nur gerade rüberbringt auf Haselbach, den Schimmi. Zweimal hat er schon zusammengebracht. Warum sollen sie ihn gerade heute erwischen? Nix wie Verdruss hat man mit denen da drin. Muss ich mich da mitten in der Nacht im Wald herhocken wegen der Blutsbagage? Tröst dich, morgen wird's ja schon ausgezahlt. Statt? Ich hör was. Der Wind. Was Wind? Seit wann hat der Fürs? Der Rosknecht ist. Nix ist. Aus ist. So viel Gendarm hab ich noch nie gesehen, als was vom Wald umeinander wollen. Da bringt mir ja nicht einmal ein Floh mit. Wo ist denn das Ross? Haben Sie nicht erwischt, Ross? Ich habe den Schimmel einfach in die Kabellen gesperrt, auf das Ding gehauen und wir sind den Gau los. In die Kabellen? Gendarm, komm, eine hinter den Staubel. Also, in Banzing ist von dem Schimmel kein Schwanz. In Haselbach auch nicht. Ich hab jeden Stall umkehren lassen. Irgendwo muss er aber sein. Vielleicht haben sie ihn in der Gegend versteckt. Geht zu verstecken in der freien Landschaft. Da müsste man ja blind sein, weil so ein Schimmel keinen Fleck hermacht. Na, vielleicht im Wald. Du, das ist gar nicht ausgeschlossen. Müssen wir halt eine Streife machen. Start! Ich hör was. Der Wind. Was Wind? Ein altes Weib. Hilft's, umgedreht, ein Geist. Für Geister sind wir nicht zuständig. Ich geh keinen Schritt mehr weiter. In dem Holz da drin geht's um. Grad sie dann tut's. Ich muss mir bloß sei aus dem Leib, wie ein Rauch beim Ofenrohr. Hast dich heute halt an einem Baum geschreckt? Meine sei, Baum. Geräusche waren's. Und was für ein, bei der Kapelle. Ich schau beim Fenster rein. Mir stehen die Horkenberg. Schaut dann raus mit einem weißen Tod nehmt. Und ein Gesicht hat er wie der Zwiebel, Toni. Der findet keine Ruhe. Der muss umgehen. Führt's mich raus zum Wald. Allein vergehe ich vor Angst. Jetzt hör auf mit deinem Geschwatz. Ich muss so dann über. Kannst mitgehen. Ich danke dir tausendmal, Herr Gendarm. Allein da haben wir die Füße versungen. Ja, und ich? Du gehst auf die andere Seite. Holst deine Leute, dann packen wir den Wald von oben und unten. Und wenn wir jeden Baum umkehren müssen. Also, Weib, geht's hör? Ja. Der tut sich leicht. Der hat sich jetzt eine Begleitung zugeschnallt. Und ich darf mir allein durch die Gespenster durchschlagen. Alle guten Geister loben Gott den Herrn. Zu was die alten Weiber doch gut sind. Schaut die Pfeil grad unseren Schimmel für den Zwiebeltoni an. Ja, das eine wissen wir jetzt gewiss. An die Kapellen traut sich kein Gendarm hin. Und wir können heimgehen. Und auf sowas hin soll der Mensch noch an Geister glauben. Kommt's, gehen wir heim. Jetzt haben wir gemeint, wir sind heute ganz allein in dem Hölzl. Und dabei geht's zu da herin wie ein Taubenschlag. Gott, aufpassen muss man, dass man keinen Gendarm da drückt im Finstern. Das ist ja noch das Wenigste. Schon hinter jedem Buschen ist ein Badl und schamuziert. Da siehst du das. Bloß für Woche waren wir versehen und schon wird der Wald klar. Man meint schon, es wäre Mai. Das ist halt der einzige Fleck, wo sie sich treffen können, ohne dass die Alten verspannen. Oh mei, die Alten. Na, was glaubst du, wie die mischen taten, wo sie da schon wieder so beizig sind aufeinander. Und da schau her, kennst du den Platz? Ah, nicht, wäre. Zu dem Grenzstor sage ich sie seit dem Tag. Setzen wir uns nieder. Ich möchte noch gerne ein wenig gehen, die Füße vertreten. Es redet sich ganz schön dabei. Reden schon. Aber das Busseln geht halt hart. Du brauchst ja nachher bloß stehen bleiben. Dann spann ich schon. Ich steh schon. Bist du einer. So, jetzt wird aber wieder gegangen. Müssen wir schon, sonst kommt man nicht wieder stehen bleiben. Start! Da kommen wir zwei. Geh geschwind. Das ist doch der Anderl gewesen mit der Seinigen. Also, die interessieren halt bloß aber bei den anderen. Ja, weil es mich halt gefreut. Mei, wenn sie das wisseten, die Alten. Mit der Feierspritzen ruckerten sie aus. Meinst du, das darf uns ihr machen? Nein, so viel Wasser gibt's gar nicht. Hocken wir uns nieder, du der Stauden. Ja. Ja, was wollt's denn jetzt da? Der Wald ist ja ganz schön, aber für alleweil wär's doch nix. Das geht geschwinder, wie du denkst. Der Anderl und ich haben schon ausgemacht. Ja, was macht's denn? Das Hackel wird umdreht, hat der Anderl gesagt. Und auf den kann man sich verlassen. Ja? Ja, aber wie? Werd nicht verraten. Das tun die Generale auch nicht vor der Schlacht. Um Gottes Willen, ihr werdet doch nichts Wildes anfangen. Stadt, Gendarm kommen schon wieder. Nein, und seinem Glaser seine Tochter mit einem. Aber geh, wenn es morgen raffert wird, auf der Kirchweine passt auf meinen Bruder auf. Aber wer redet denn vom Raffer? Alle wissen es, dass morgen aufgeräumt werden soll. Mhm. Und auf meinen Bruder musst du schon aufpassen. Der ist heute auch da. Mit der Tochter von eurem Schmied. So, der. Ja, weißt, der ist so viel stark, der darf die sauber zusammenrichten. Hast Angst um mich? Ja. Siehst, so gefällt's mir. Wir haben einen schlechten Platz. Da ging er zu viel vorbei. Jetzt kommt schon wieder wer. Nix mehr wird hingeschaut. Da sind wir wieder. Jetzt setzen wir uns aber nieder. Hast recht, von dem Fünf stehen wird man ganz müde. Sitzt gut. Ja, wie in einer Lauben. Jetzt war Musi recht. Geht, so was brauchen wir zwei Musi. Die haben wir doch inwendig. Ah, da muss man aber so genau hinhören. So tu's halt. Hörst was? Ja, die große Tromme. Hörst das Pumpern? Das andere musst du halt dazu denken. Aber das Trommeln her ist so am allerliebsten. Besonders, wenn's ganz allein für dich schlagt, gell? Burgel. Da kommt wer. Sei stark. Da hab ich da was gehört. Ist wer da? Was macht's denn da? Das kennst du nicht. Du, das ist prachtvoll. Hat er dich für einen Schimmel gehalten? Ja, ist denn der ganze Wald verhext? Ja, das ist keine Hexerei, das ist was ganz Natürliches. Gott sei Dank, die anderen kommen. Und mir scheint, der Wald wird lebendig. Hopfen! Ein Dreckhammer. Du, wie der von uns redet. Also den ganzen oberen Teil haben wir abgestreift. Nichts haben wir gefunden, als wäre die da ein Dutzend junger, lediger Frauens- und Mannspersonen. Ja, da musst du schon noch länger suchen, bis du alle hast. Was soll jetzt nachher das heißen? Ja, das sieht doch jetzt Kind, dass das die Vorarbeiten zu verschiedenen Hochzeiten sind. Ja, wie geht jetzt nachher das? Bei der Nacht tut's karisieren und beim Tag raft's. Ja, das werden wir dir ganz genau morgen auf der Brenninger Kirchfeier erzählen. Kirchweih ist der Sonn, die Sonne scheinet und versammelt sind mit Mann und Maus schon die zwei gemein, den wohl gerüstet, sondern den letzten fürchterlichen Strauß. Ja, der Hass, der stets nur blind regiert, führt die Menschen auf die schiefe Bahn. Gäbe es auf der Welt nicht noch die Liebe, Publikum, wir wären traurig traun. Das jüngste Gericht ist ein Fliegentrick gegen die Sauerei, wo jetzt losgehen wird. Die haben wir ja alles kurz und klein. Jetzt hör mal auf mit dem Lamentieren, Wirt. Das nutzt jetzt gar nichts mehr. Ich darf kein Bier mehr ausschenken lassen. Nein, nur das nicht. Dann ist es ja ganz aus. Solange das noch trinken, raufen sie nicht. Ach, uns Militär kommt auch nicht. Und gerade bei mir muss das passieren. Noch nie habe ich was mit der Obrigkeit zu tun gehabt. Ruhe, wenn wir gerade Kriegsrat halten. Bin schon stark. Wir lassen uns am besten überhaupt nicht sehen. Jawohl. Unser Erscheinen tät quasi bloß Öl ins Feuer gießen. Und außerdem sind wir zu wenig. Viel zu wenig. Das Einzige, was wir tun können, ist aufpassen und wenn's anfangen, aus dem Hinterhalt sofort jeden aufschreiben, wer zuschlägt. Ja. Und jetzt protokollieren wir zuerst den Lagebericht. Du, Grane, wieder schreibst auf, was ich diktiere. Ja, also fang an. Von der Schlafkammer des Wirtes von Brenning haben wir eine gute Aussicht auf den vermutlichen Kampfplatz. Kampfplatz, ja. Derselbige ist der große Wirtsgarten am Haus. Die beiden Gemeinden sitzen dort feindlich auf den Bänken. Hast du Bänke? Ja. Bänke. Bänken. Sie sind in überaus großer Zahl anwesend. Auf der Straße und dem Platz vor dem Wirtshaus warten viele neutrale Was hast du? Neutrale. Ah, ja, neutral. Neutrale Bewohner umliegender Orte mit Freude auf die Eröffnung der Feindseligkeiten. Seligkeiten. Im Hintergrund auf einem Podium befindet sich die Musik. Wird zwingend was spielt denn die Musik nicht? Ja, genau, schaff's ja. Vielleicht lenkt die Blaserei ab. Ja, ich geh schon. Schreib. Ja. Dem Wirt wurde Order erteilt, blasen zu lassen, zum Zwecke einer eventuellen Besänftigung. Besänftigung. Punkt. Warum spielt denn die Musi nicht? Wir brauchen jetzt keine Musi. Extra möchte mir einen aufgespielt. Einen zweifachen. Nicht wer gespielt. Die Banzinger sollen in die Kirche gehen, wenn sie Musi wollen. Der Lehrer kann einer was vororgeln. Blasen wird! Ruhe! Wir machen euch gleich eine andere Musi. Die Musi zahl ich, ey, und ich kann spielen lassen, wann ich mag. Da bin ich der Wirt. Geh rein in dein Verschlag. Da herassen reden wir. Gut, Bühne und Blasen, Bürgermeister von Haselbach. Hier! Ein wichtiges Schreiben. Bis von Geiselreit muss ich jetzt da selber her, weil die Postboten blau haben und weil da draufsteht, auch an Feiertagen zuzustellen. Von der Regierung? Manner von Haselbach, hier drunter, die Regierung schreibt uns einen Brief. Nach eingehender Prüfung hat die königlich bayerische Regierung dem Gesuch der Gemeinde Haselbach um Änderung des bisherigen Wappens stattgegeben. Seine Majestät, der König, haben huldvollst gestattet, dass besagte Gemeinde anstelle des Galgens in Zukunft auf blauen Felde einen... Ja, mich trifft ja der Schlag. Einen Schimmel führen darf. Sind seine Hirt wieder auf, Mann von Haselbach? Die Regierung hat ausgeschrieben. Die haben euch gespannt. Ich hab hier uns eingebrockt. Ja, wie wenn wir die Regierung waren. Das heißt man vom Regen in die Traufe. Meiner Soll, der Herr Amtsrichter, Husi, an Tusch. Wo sind die Gendarmen? Ich hol's gleich. So, seid's wieder einmal so weit. Komme ich gerade noch recht. Aber diesmal wird nichts werden, meine lieben Haselbacher und Banzinger. Diesmal habe ich den Braten bis ins Landgericht gerochen. Seit wann müsst ihr ins Landgericht in unsere privaten Angelegenheiten? Ich höre fein gut. Das war ja noch das Schönere. Jetzt soll ich mich eh schon nur steuern. Jetzt sehen sie noch unsere alten Bräuche kassieren. Herr Amtsrichter, da hier werden Sachen ausgemacht, die das Landgericht nichts angehen. Ich bitte den Herrn Amtsrichter, den Platz zu verlassen, weil ich sonst dir nichts garantieren kann. So, na von mir aus rauft's, bis euch die Köpfe runterfallen. Aber erst nachdem ich fertig bin. Denn es wird euch vielleicht interessieren, der gestohlene Schimmel ist heute Nacht an der Grenze zwischen Banzingen und Haselbach in der Castellus-Kapelle entdeckt worden. Was? Da verschiedene Verdachtsgründe vorliegen, verhafte ich hiermit bis zur völligen Klärung des Tatbestandes die beiden Bürgermeister. Festnehmen die zwei. Ich hab den Schimmel nicht gestohlen. Mir kann nicht was nachweisen. Bevor wir unseren Bürgermeister verhaften lassen, wird die Geschichte mit den Haselbacher ausdrungen. Auf das kommt jetzt auch nicht mehr zu. Auf dem Weg, Amtsrichter. Seid ihr narrisch. Auf Zeiten. Jetzt wär's Zwiefer. Auf da hat sich die aber mähmisch. Ich bin die Schalter. Wurm aufgeräumt wird. An Ruhe. Was ist denn da los? Zurück. Auseinander! Die junge Haselbach und Banzinger zu mir! Was soll das heißen, Anderl? Was das heißen soll? Rafft uns einmal was vor, meine lieben Herren Vatern. Wir, die Jungen, möchten gern zuschauen. Daher die Haselbacher! Ja, dann kannst du schreien, was du magst, da folgt dir keiner mehr. Denn jetzt wird's Hackl umdraht. Denn wir, die Jungen von jeder Gmor, wir haben's ausgemacht. Wir machen den Plätzchen nicht mehr mit. Jawohl! Wir sind euch draufgekommen. Die Feindschaft war nichts für Profit. Und die ganze Versehnerei damals auch nichts anderes. Bloß weil ihr aufs Geld aus seid, wie der Teufel auf die arme See, sollen wir raffen. Wir haben das Geld auch gern. Aber nicht so arg, dass wir dem Güten sogar einen Deppen machen. Gell, Buben? Jawohl! Wir raffen. Dann tun wir's, weil's uns gefreut. Und wenn wir Freund sind, dann sind wir's, weil wir uns gern haben. Und nicht wegen dem Profit. Das ist eine Revolution. Ja, wenn's es nur spannst, Vater. Aus ist mit eurem Krampf. Jetzt kommen wir dran. Ein Gemeinderat kennt's in Tienersteigen da. Und Herr Amtsrichter, einer Verhaftung von unserem Vater steht von uns aus gar nichts im Wege. So ist echt. Wenn sie auch unschuldig sind, es schaut ihnen gar nicht, wenn sie ein paar Tage diensten. Vielleicht spannen sie dann, dass die Welt auch ohne sie weitergeht. Und dann viel besser. Ja, wer bist denn du, Bub? Weißt du, zehnmal so gescheiter herrissst wie die Alten? Ja, ich bin der Anderl Zirchnaus. Na, ist der Apfel aber weit vom Baum gefallen? Ja, das schaut bloß so aus, Herr Amtsrichter. Die Alten regeln sich schon wieder ein. Die sind bloß zu lang ohne Aufsicht gewesen. Bravo! Die Toten werden lebendig! Was denn? Alle guten Geister. Der, Zi- Der Zwiebeltoni. Der Zwiebeltoni. Nix, Geister. Ich bin lebendig auf und ab. Aber wir haben die doch eingerannt. Ja, ein Sarg voller Steine. Die ganze Trauer war umsonst. Denn das war meine Rache. Da, der Todel, der ist mir zeigen, mit ihm habe ich es ausgemacht. Jawohl. Und ihr habt es funktioniert wie am Schnirl. Ich hab Lasel, ja, zieh nass. Nix ist mit den 30.000 Gulden. Die gehören jetzt meine Kinder. Deine Kinder? Jawohl. Zwilling habe ich sogar. Sauber. Und sie haben lang nur nicht gewusst, dass sie einen Vater haben, der es zu was gebracht hat, trotzdem mein Armenhaus aufgewachsen ist. Thomas, Burle? Ja. Kommt's her? Ja, mir gehört's. Und gut soll zusammen. Geht's her, Kinder. Schämt euch nicht, meiner. Mir ist hart gegangen, aber jetzt, wie ich euch habe, ist alles wieder gut. Hast du mir geschrieben? Ja. Und warum bist du nachher nicht gekommen, wie ich gewartet habe am Grenzstor? Oh mein Dendl. Ich bin ja ganz nah hierbei gewesen, bei den Stauden. Aber da ist ja der schon neben dir geguckt. Und da habe ich nicht raus können, weil ich doch schon gestorben war. Und nachher habe ich ja gleich gesehen, dass du mich gar nicht mehr brauchst. Hast ja schon gleich von ihm geträumt, nicht? Vater. Und du, Thomas? Drum hast du damals schon so komisch dahergeredet im Ausgang. Und ich hab's gar nicht gemerkt, Vater. Anderl, ich hab gar nichts dagegen, wenn du die Burge heiratst. Jetzt wärst du überhaupt nicht mehr gefragt, Vater. Du kannst dich doch schon als eingesperrt betrachten. Meins wegen sogar ein halbes Jahr. Jetzt weiß ich ja, dass alles in Ordnung geht. Und du, Blasel? Jetzt sind wir auch gewitt. Was ich nicht zusammengebracht hab mit der Rosa, das besorgt jetzt mein Bub mit deiner Anna. Schön schaust du aus. Eingerammt von den zwei Gendarmen. Jetzt wärst du wenigstens spannend, wie es ist, weil man unschuldig eingesperrt wird. Den Herr Amtsrichter, und jetzt muss ich noch was eingestehen. Diesmal hab den Schimmelsgeiselreit ich gestohlen. Was? Jawohl! Weil ich denen hab sagen wollen, was sie mir vor 30 Jahren eindringt haben. Ja, Blasel, jetzt sind wir quitt von wegen dem Schimmel. Brauchst du nicht so anschauen wie ein gestochener Gasbock. Weißt, wenn dein Dirndl nicht war, dann darf ich ihn ja ganz anders beizen lassen, aber den Vater von meiner Schwiegertochter möchte ich noch nicht ganz zerbröseln. Vater, na, jetzt kannst du schon auch was sagen. Da steht es wie ein angemeldeter Türk und nicht jeder. Ja, ja, dass du den so vor alle Leute jetzt. Hast du es ja nicht anders verdient? Weißt du, was ist? Oder soll ich für dich abbitten? Na, dazu brauche ich dich nicht. Wie es ist, ausliefern, was ich mir eingebrockt habe vor 30 Jahren, muss ich schon selber. Toni, ich kann jetzt so geschwind nicht alles gut machen, aber sagen kann ich dir wenigstens, dass ich schon recht viel zum Gutmachen habe an dir. Ja, red dir den Mund nicht, Franzi Glasl. Ich kenne dich da. Zwing 1000 Gulden, da darfst du sogar nackt durch die ganze Halle da laufen. Nichts verhungert, aber das kann halt keiner aus seiner Haut, ne? Meinetwegen bleib drin in der Deinigen. Aber zusammennehmen musst du jetzt, wo wir verwandt werden. Ja, ich sag das, wie es ist. Du bist mir jetzt der lieberne Verwandte. Ja, jetzt müsst ihr da eigentlich auch nicht schmieren. Aber ich möchte nicht, dass ihr deine Tochter vor alle Leute schämen müsst. Toni, du hast eine goldene Hand. Du kannst mir schmieren, so viel, als du willst. Ja, was sollen wir jetzt da machen, Herr Amtsrichter? Nein, nix. Das ist halt eine hohle Dauer. Ja, stimmt. Und ich mein, wir werden da auch nicht mehr nachdrucken. Die zwei Brauereien sind verschwägert und da wird in Zukunft für Panzig und Haselbach miteinander ein einziger Gendarm langen. Mir soll's recht sein. Wie bloß eine Ruhe ist in Zukunft. Eine Ruhe? Bei uns? Herr Amtsrichter, das kann kein Mensch garantieren. Nur dazu, wo jetzt so viele Hochzeiten sind. Bis sie die Neubauern dann alle zusammengekraft haben, sind schon die Kinder da und dann geht's von unten auf wieder an. Das sind Streitigkeiten, die Obrigkeit nichts angehen. Bloß vom Schimmelstellen will ich nichts mehr wissen. Das haben die Alten da. Wir Junge, deren lieber tanzen. Unser Wirt, der hohle Dauerschimmel, früher ein Symbol von Hass und Streit, nun zum Sinnbild einer schönen Eintracht, wär's nur anders auch genauso weit. Nun zum Sinnbild einer schönen Eintracht, wär's nur anders auch genauso weit. Der Bayerische Rundfunk brachte Der Holledauer Schimmel, ein Schelmenstück aus dem Hopfenlande von Alois Johannes Lippe. Die Mitwirkenden waren Corbinian Blasel, Wastl Witt, Rosa Blasel, seine Frau, Liesel Kallstadt, Anna Blasel, beider Tochter, Erna Singerl, Sebastian Zichnaus, Arnulf Schröder, Andal Zichnaus, sein Sohn, Hans Reiser, Thomas, August Riel, Burgl, Ina Peters, Zibaldoni, Hans Fitz, Dodel, Heinrich Hauser, Amtsrichter, Fritz Hormann, erster Gendarm, Robert Michal, zweiter Gendarm, Albert Wiesheu, Moritatensänger, der Reuderjackel. Und Thea Eichbichler, Adele Hoffmann, Sonja Costa, Karl Erhard Hart, Hans Hunkele, Paul Kürzinger, Franz Loskarn, Alfred Pongratz, Hans Pössenbacher, Karl Scheidler, Ernst Schönle, Beppo Schweiger, Uli Steigberg, Fritz Strassner, Ludwig Wühr und Karl Tischlinger. Musik Karl List. Regie Alois Johannes Lippe.